1. Ulswa uns in Richtung Basin bewegten, zog König og von Basin mit seinem gesamten Heer aus, uns bei Edre zum Kampf herauszufordern. 2. Daraufhin sprach Jahwe zu mir, furchter ihn nicht, denn ich werde ihn, sein Volken sein Land deiner Macht übergeben, so dass du mit ihm verfahren kannst, wie du es mit Sihon, dem König der Amoriter in Heshbon, gettenest. 3. Jahwe, unser Gott, übergab uns König og von Basin und sein Gesamtes Heer, so dass wir ihm ein vernichtend Niederlage zufüten und niemand von seinen Leuten entkommen konnte. 4. Zu jener Zeit eroberten wir all sein Stadte, es gab kein befestigt Siedlung, die wir nicht eingenommen hatten, insgesamt 60 Stadte, die zum Gebiet Argob und zum Königreich Ogs in Basin gehorten. 5. Die Stadte waren all mit hohen Mauern, Toren und Riegeln befestigt, zusätzlich gab es zahlreich unbefestigt Landstadt. 6. Wir vollstreckten in ihnen den Bann, wie wir es auch bei Sihon, dem König von Heshbon, getten hatten, indem wir in Jedestadt Manor, Frauen und Kinder vollständig vernichteten. 7. Das gesamte Vieh und die Butte aus den Stadten behielten wir jedoch für uns 8. Auf dies Weise eroberten wir damals das Land jenseits des Jordan, das den beiden Amoritekonigen gehort, vom Fluss Arnon bis zum Berg Hermon. 9. Die Sidonier nennen den Hermon Sirjon, waren die Amoriter in Sinir nennen. 10. Wir nahmen Alstadti in der Ebene ein, ganz Gilead und ganz Basin bis Salcher und Edre, welst die Stadti des Königreichs Ogs in Basin waren. 11. König og von Basin war der Letztjubelieben der Refater, sein Besoldzug ist noch hüt in Rabba, der Stad der Ammoniter, zu sehen und mist nun Ellen in der Lange Soe via Ellen in der Breitnach dem Ublichen Mass. 12. Von diesem Land namen wir damals Besitz. Beginnen bei Aurorum Fluss Arnon übergab ich es zusammen mit der Hafte des Gebirges Gilead und den Deshuge Horigenstadten den Rubeniten und Gadetern. 13. Dem Hauptstamigen Manus übergab ich den verbleibenden Teil Gileads und Gans Basin, das Königreich Ogs, einschließlich des gesamten Gebiets Argob, Diocese gesamte Basin word auch als Land der Refater bezeichnet. 14. Joi, der Sohn Manuses, hat das gesamte Gebiet Argob bis zu den Grenzen der Gesurete und Marschteite eingenommen und dies Gegenden in Basin nach seinem Namen, Dorfer Joi's benannt, Ysie bis Hüt heißen. 15. Machir gab ich Gilead. 16. Den Rubeniten und Gadetern gab ich das Gebiet von Gilead, das sich vom Fluss Arnon bis zur Mitte des Tals als Sudlich Grenz erstreckt, und weiter bis zum Fluss Arnon, der die Grenz der Ammoniter bildet. 17. Des Weiteren erhielten sie den Ostlichen Teil der Steppe, begrenzt durch den Jordan, vom See Kinneret bis zum Steppenmeer, dem Salzmeer, fast der Abhänge des Pisgah. 18. Damals befahl ich Uke, Jahwe, Eua Gott, hat Uke Diocese Land zum Besitz gegeben, jedoch müssen al Kriegstaktigen Manner unter Uke bewaffnet vor ihren Israelitischen Bruden Hersehen. 19. Nur ihr Frauen, Kinder und Eua wie ich Weiss, das Aviel wie besitzt, sollen in den Stadten bleiben, die ich Uke Zuge Wiesen habe. 20. Dies Gilt, bis Jahwe auch ihren Bruden Ruhe verschafft hat, so wie es Uke getten hat, und sie das Land jenseits des Jordan in Besitz genommen haben, das Jahwe, Eua Gott, ihnen geben word. Erst dann durft in Eua Juiliges besitztum zurückkehren, das ich Uke Zuge Wiesen habe. 21. Joshua gab ich damals die Anweisung, duest mit eigenen Augen gesehen, was Jahwe, Eua Gott, Dyson bei den Königen Angetan hat, auf dieselbe Weise word Jahwe mit allen Königreichen jenseits des Jordan befahren, in die du sehen wirst. 22. Brocht sie nicht zu furchten, den Jahwe, Eua Gott, word für Uke kämpfen. 23. Zu jener Zeit fleht ich Jahwe am Naden und sagt, 24. O Herr, Jahwe, duest deinem Diener bereits den großen Dystork deiner Hand gesät, den wo gibt es im Himmel oder auf Erden einen Gott, der solche Werk und Machtigen Taten vollbringen konnte y du. 25. Lass. Mich doch hinübergehen, damit ich das Gönland jenseits des Jordan, dies herrlichen Bergeren den Libanon sehen kann. 26. Doch Jahweh zernte mir Uretwegen und erhort mich nicht, stattdessen sprach zu mir, Jenig Devon. Sprich nicht weiter mit mir über dies Angelegenheit. 27. Steige auf den Gipfel des Pisgah und blicke nach Westen, Norden, Süden und Osten, damit du das Land mit eigenen Augen siehst. Denn du wirst diesen Jordan nicht überqueren. 28. Gib Joshua Anweisungen, Ermutigen Storkin, den Sol Diocese Vokanführen und ihnen das Land, das du siehst, zu teilen. 29. So blieben wir im Tal gegenüber von Betpier.